Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute geht es um ein iOS Spiel, nämlich um Deus Ex The Fall von Square Enix. Ich bin irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob das eine Aktion war oder so. Auf jeden Fall habe ich das Spiel mal geladen, als es, glaube ich, 99 oder 89 Cent kostete. Inzwischen kostet es wieder 6,99 €, ist eine Universal App, liegt von der Version 1.0.5 und ist 774 Megabyte groß. Die Mindestanforderungen sind iPad 2 und höher, iPad Mini, iPhone 4S und höher, iPod Touch 5 und höher. Deus Ex The Fall benötigt 1,6 Gigabyte freien Speicherplatz zur Installation. Vorweg, ich habe es auf dem iPhone 6 gespielt und muss sagen, eigentlich ist selbst mir oder der 4,7 Zoll Bildschirm mir zu klein. Auf dem iPhone 6 Plus mag das noch anders aussehen, aber irgendwie sehe ich das dann doch tatsächlich eher als Spiel für ein iPad, sei es iPad Mini oder das normale iPad. Ich schaue gerade nochmal, erfordert iOS 5.0 oder neuer. Ich muss sagen, ich hatte mit der Deus Ex-Reihe noch überhaupt nichts zu tun, sehe mich selber allerdings auch tatsächlich weder auf den mobilen Plattformen oder auf PC oder so als wirklicher Gamer. Hier und da mal eine Runde Strategiespiel. Und auf den mobilen Systemen meistens so Spiele wie Altos Adventures oder Snake oder sonst was. Also so kleine Sachen. Trotzdem für 99 Cent bei so einem Spiel konnte man natürlich schlecht Nein sagen. Ich weiß im Prinzip gar nicht ganz genau, worum es geht, weil ich halt die Reihe nicht kenne. Auf den anderen Spielen baut ja wohl dieses mobile Spiel auf. Deswegen lese ich einen Teil der Beschreibung vor. Deus Ex The Fall ist der Beginn einer neuen Reise für die preisgekrönte Spielserie Deus Ex. Es spielt 2027. Eine goldene Zeit für Wissenschaft, Technologie und menschliche Augmentierungen. Ben Saxon, ein ehemaliger britischer SAS-Söldner, sucht verzweifelt nach der Wahrheit hinter einer globalen Verschwörung, die sein Leben bedroht. Action-RPG, das Wert auf die Geschichte legt. Kämpfen Sie in einer globalen Verschwörung um Ihr Leben. Jede Tat hat Konsequenzen. Die Suche nach der Wahrheit erstreckt sich von Mafia-Verstecken in Moskau bis in die Slums Panamas. Viele Stunden Gameplay mit mehreren Arten zu spielen. Spielen in High Definition, atemberaubende Grafik, Sound und Musik, intuitive Touchscreen-Steuerung, schlagkräftige Action und hitzige Kämpfe, eine Geschichte zum Eintauchen, gänzlich erforschbare, umwerfende Umgebungen, eine wahre Deus Ex-Erfahrung. Spielen wie Sie wollen, ganz auf Action oder Schleichen ausgelegt. Soziale und Hacking-Fertigkeiten. Die nagelneue Geschichte spielt im Deus Ex-Universum, einzigartiges visuelles Design. Ich kann vieles davon bestätigen. Grafik toll, Sound toll. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so weit gespielt, aber die Offenheit teilweise der Spielwelt toll. Steuerung, es gibt entweder die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man irgendwie in Deckung gehen will, kann man Doppeltap machen auf eine Wand, dann wird da gleich in Deckung gegangen. Man kann Doppeltap irgendwo hin machen, dann wird da hingegangen. Oder man bewegt die Hauptfigur, indem man auf der linken Seite im Prinzip wie auf einem virtuellen Joystick bewegt und rechts, indem man sich umsieht. Allerdings gibt es nicht einen Joystick an einer Position, sondern im Prinzip die ganze linke und rechte Seite kann man benutzen. Es gibt Tasten zum Schießen, zum Ducken, zum Sprinten oder in Deckung gehen. Das geht gerade noch so in Ordnung mit den ganzen Tasten auf. Und ein Radar gibt es auch noch übrigens. Das geht gerade noch so in Ordnung mit den ganzen Tasten und den Anzeigen auf dem 4,7 Zoll Display. Aber wie am Anfang schon erwähnt, eigentlich ist mir das tatsächlich für so eine Art von Spiel auch zu klein. Das Spiel an sich, ja, ich habe noch nicht so viel gespielt, deswegen einen richtigen Test kann ich das hier gar nicht nennen. Es macht auf jeden Fall schon Spaß und ich sehe da Tendenzen zur Langzeitmotivation, aber definitiv nicht auf dem iPhone. Ich werde es also tatsächlich demnächst einmal vom iPhone löschen und nochmal anfangen auf dem iPad. Mal schauen, wie es da ist und gegebenenfalls tatsächlich nochmal eine zweite Folge machen über dieses Spiel. Bis dahin kann ich sagen, für 99 Cent ja, war es definitiv ein No-Brainer. Für 6,99 Euro wird es wahrscheinlich Fans der Deus Ex-Reihe interessieren oder wie allgemein so eine Art Shooter oder sowas mag. Ja, das war's zur heutigen Folge. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.